In der Not frisst der Teufel Fliegen. Und der Unternehmer ruiniert sich erst recht. Darum habe ich dir diese Folge zusammengestellt. Damit nicht auch noch du, wie ich, einen neuen Audi Q3 verlieren musst. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für ein außergewöhnlich erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist. Also für alle, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Wenn du schon einmal Poker gespielt hast, kennst du folgende Szene. Dein Stock, Chips, denen du Einsatzgeld hinterlegt hast, schrumpft massiv. Du hast den kleinsten Stock am Tisch. Du kannst also keine großen Einsätze spielen, bist limitiert und dauernd dabei zu reagieren, statt zu agieren. Und dann gerätst du in eine gefährliche Situation. Wärst du mit einem größeren Stock ausgestattet, würdest du aussteigen. Doch du bist in der Not, reagierst zu emotional und du bist in einer verzweifelten Verfassung, was deine Mitspieler natürlich schon längst bemerkt haben. Und du bist viel zu risikoreich unterwegs. Im entscheidenden Moment reagierst du zu emotional und triffst die falschen Entscheidungen. Bumm und weg vom Pokertisch. Auch wenn du noch nie Poker gespielt hast, hat die soeben beschriebene Szene bestimmt einige Vergangenheitsbilder in deinem Kopf an die Oberfläche geholt. In diesem Kapitel will ich dir mittels einer einfachen Prüffrage ein Werkzeug in die Hand geben, damit du in der Not die besseren Entscheidungen treffen kannst. Was tun in der Not? Einer meiner größten Schadensfälle war ein schöner Audi im Wert von über 60.000 Euro. Gerne erzähle ich nun, wie es dazu kam und wie ich seit diesem Zwischenfall reagiere, um nicht mehr in eine solche Situation zu geraten. Ein ehemaliger Mitarbeiter wollte nach der Auflösung seines Arbeitsverhältnisses den Geschäftswagen nicht in seinen Privatbesitz übertragen. Also saß ich auf dem Auto. Beziehungsweise, er stand ungenutzt in der Garage und ich wusste nicht, wann ich es wieder einsetzen konnte. Schüst zu diesem Zeitpunkt wurde mir ein Interessent vermittelt, der ein Auto suchte. Da ich eins hatte, das nicht genutzt wurde und mich jeden Monat rund 1.000 Euro kostete, vermietete ich es an ihn. Und genau mit dieser Entscheidung beging ich zwei massive Fehler. Einmal zum Thema unkluges Vertrauen, siehe separates Kapitel dazu, und einmal aus finanziellem Druck. Ich rechnete aus, dass ich rund 12.000 Euro verlieren würde, wenn ich das Auto nun 12 Monate nicht produktiv einsetzen könnte. Ich war in den ersten 3 Geschäftsjahren und hatte nur noch wenig finanzielle Reserven. Sprich, die 12.000 waren mir einfach zu viel Geld, welches ich einfach verschenken würde. Also kam mir die Anfrage für das Auto sehr gelegen. Einen kurzen Moment lang dachte ich noch über eine Kaution oder eine Vorauszahlung nach. Doch ich verdrängte diese Gedanken rasch, denn ich wollte das Auto nun so einfach und so schnell wie möglich vermieten. Denn ich war finanziell unter Druck, beziehungsweise ich wollte mir die Vermietung nicht entgehen lassen und auf dem ungenutzten Auto sitzen bleiben. Hätte ich keinen Druck gehabt und sagen wir mal das Auto sicher 12 Monate in der Garage stehen lassen können, hätte ich es wohl nicht dem Erstbesten vermietet. Doch der erstbeste Interessent blendete mich. Ich prüfte ihn zu wenig, wollte ihn nicht abschrecken und ging den erstbesten Deal ein. Die Geschichte endete so. Die genannte Person zahlte die ersten beiden Monatsmieten und war danach unauffindbar, samt des Autos. Die Versicherung zog sich aus der Affäre und die Leasingfirma wollte innerhalb von 20 Tagen den Restbetrag des Autos einziehen. Heute wende ich in solchen Situationen ein einfaches Werkzeug an. Damit gelingt es mir definitiv, die besseren Entscheidungen zu fällen. Ich stelle mir die Frage, würde Geld keine Rolle spielen, wie würde ich dann reagieren? Im konkreten Fall des oben beschriebenen Beispiels hätte die Frage so gelautet. Wenn ich das Auto locker 2 Jahre ungebraucht in der Garage hätte stehen lassen können, würde ich es dann dennoch an diese erstbeste Person vermieten? Die Antwort wäre klar Nein gewesen. Denn innerhalb dieser Zeit würde ich einen neuen Mitarbeiter haben, der das Auto produktiv einsetzen könnte. Oder, aber ich würde erwarten und weitere Interessenten genau prüfen. Sprich, das Auto nicht dem Erstbesten aushändigen, nur aus Angst, dass dieser abspringen könnte. Eine weitere Frage am Beispiel des Autos wäre dann noch, welcher Maximalschaden könnte entstehen, wenn ich es dennoch dem Erstbesten aushändige? Nach eingehender Prüfung wäre ich auf über 60.000 Euro gekommen und hätte festgestellt, dass dieses Risiko noch nicht einmal von einer Versicherung abgedeckt wäre. Fazit: Ich hätte es nicht ausgehändigt. Sogar wenn ich es 2 Jahre in der Garage stehen gelassen hätte, hätte sich der Schaden auf nur 24.000 Euro belaufen. Also definitiv die bessere Entscheidung. Rückwirkend ist man ja bekanntlich immer schlauer. Doch die folgenden Gedanken möchte ich dir nicht vorenthalten. Es handelt vom ersten Eindruck, ein Bauchgefühl, das schwierig zu beschreiben ist. Doch in meinen Fällen muss ich sagen, dass mich der erste Eindruck sehr selten täuscht. Beim besagten Interessenten des Audis hatte ich beim ersten Kontakt ein ungutes Gefühl. Meine innere Stimme sagte, dass der Typ kein Geld hat, aber so tut, als hätte er den ganzen Keller voller Goldbarren. Wie sich herausstellte, war auch dieser erste Eindruck richtig. Doch wir haben das Talent, in solchen Situationen das Ganze schön zu reden. Wir suchen förmlich nach rationalen Argumenten, warum sich unser Bauchgefühl täuscht. Darum geh bewusster mit dem ersten Eindruck um. Und vor allem verdränge es nicht, sondern prüfe es kritisch, ohne voreilige Urteile, welcher unser Ratio zur Verfügung stellt. Bist du also in der Not, frag dich von nun an immer Folgendes. Wie würde ich entscheiden, wenn ich nicht in der Not wäre? Und wie hoch kann der Schaden maximal kommen? Und was sagt mein Bauch zu dieser Situation, beziehungsweise wie war mein erster Eindruck, wenn es sich um eine Person handelt? Mit dieser Entscheidungshilfe wirst du in Zukunft die erfolgreicheren Entscheidungen fällen. Versprochen! Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch «Der gute Geist deines Unternehmens». Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste? Aktiviere nun die aus dem Podcast gewonnenen Impulse direkt in dein Unternehmen dank kostenlosen Checklisten und Arbeitsblättern unter www.brunoarecker.com.